Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Auweia, mit 5 Minuten Verspätung melden wir uns. Aber wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Heute haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, es geht los mit Ronny. Ronny ist 35. Guten Morgen, Ronny. Hallo, Domian. Hallo, Ronny. Um was geht's bei dir? Ja, also heute ist irgendwie der traurigste Tag in meinem Leben. Oh. Ja, also ich habe auch das erste Mal seit gefühlten 25 Jahren heute wieder richtig geheult. Was ist seit passiert? Meiner Kindheit. Ja, also ich hatte 11 Jahre einen Kater, den ich über alles geliebt habe. Mhm. Und den musste ich heute leider schweren Herzens einschläfern lassen. Er war krank. Ja, der war krank. Der hatte schon eine Nierenvorschädigung. Ja. Und hat schon seit einem halben Jahr spezielles Nierenfutter immer ganz teuer. Ja. Immer gekriegt, was ich mir von Hand in den Mund immer abgespart habe. Und auch noch spezielles Darmfutter, weil er auch schon mal Verstopfung gehabt hat, damit er vernünftigen Stuhlgang hat und so. Aber er hat in den letzten Wochen so stark abgebaut. Er war nur noch Fell und Knochen, ja. Und ich, gestern Abend wollte er das erste Mal nichts mehr fressen. Mhm. Das, was er eigentlich sonst immer machen wollte. Mhm. Und ja, das war für mich dann so das Zeichen, dass das wohl keinen Sinn mehr hat. Stell ich mir ganz schwer vor, mit einem Tier, zu dem man eine sehr enge Beziehung hat. Ich hatte eine sehr enge Beziehung zu ihm, ja. Dann mit so einem Tier zum Tierarzt zu gehen, zu wissen, der bekommt jetzt eine Spritze und das war's dann. Ich war auch bis zum Schluss bei ihm da, ich habe ihn gestreichelt alles und mit ihm gesprochen. Und wo ist er dann geblieben, bei dem Tierarzt? Ja, es hatte mich ein bisschen überrascht, dass sie mir das offen gelassen hat, ob ich den wieder mitnehmen darf. Ja, hast du das gemacht? Ja, die hatten mir Gott sei Dank eine Kiste gegeben, in den habe ich den eingepackt, dann bin ich nochmal mit nach Hause gefahren. Und wo ist er jetzt? Mit meinem Kumpel und dann habe ich den in eine Wolldecke eingewickelt, wieder in die Kiste gepackt und dann haben wir den begraben. Wo denn? In so ein Naherholungsgebiet hier in der Nähe von Nordhorn. Darf man das? Frage ich mal so. Darf man einfach so ein Tier machen? Ja, also wir haben den ziemlich tief vergraben. Ja. Mhm. Also da stört den auch keinen, weil das ist eigentlich so mehr so ein Ort, wo... Dann ist er ja für eine Katze nicht so sehr alt geworden, ne? Ja, 15 ist er geworden. 15 ist er geworden. Wäre nächsten Monat geworden, ja. Ach so, ich hatte gerade am Anfang verstanden, nee, ich habe den mit 4 bekommen, ja, 11 Jahre. Ich hatte den über 11 Jahre. Ah, ich verstehe. Ja. 15 ist so, ist das ein Durchschnittsalter für eine Katze? Naja, man sagt so, wenn die in der freien Wildbahn sind, dann wären die so 12. Und ja. Ja, freie Wildbahn ist ja. Ja, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass er eventuell noch ein paar Jahre länger lebt. Mhm. Man hat auch schon von Katzen gehört, die 25 werden. Was hat denn diese sehr enge Beziehung zwischen dir und diesem Tier ausgemacht? Naja, das war sozusagen für mich meine Familie, ne? Weil ich selber keine Familie mehr habe und. Und du hast mit der Katze alleine gelebt? Ja. Ja. Hm. Und das hat mir auch so viel bedeutet und ich hatte immer so eine Angst vor diesem Tag, aber ich wusste, irgendwann kommt er auf mich zu. Was war das denn dann für ein Gefühl, als du mit dieser Kiste aus der Praxis rausgegangen bist, wo dein totes Tier drin lag? Ein ganz schlechtes Gefühl. Das glaube ich. Ganz total bedrückend. Das glaube ich. Und ja, ganz schlimm war auch, als wir ihn dann in das Loch eingelassen hatten und dann die Erde da drauf geschüttet haben. Mhm. Und als ich dann da weggegangen bin. Ich hab den auch noch etliche Male kontrolliert, ob ich auch wirklich keinen Herzschlag mehr fühle. Mhm. Ja gut, das wird der Arzt. Weil ich so eine blöde Fantasie habe, dass er dann eventuell noch mal wieder aufwachen könnte oder so, obwohl mir die Tierärzte versichert hat, dass das wohl nicht der Fall wäre. Ja, ja. Wäre ja wohl noch nie vorgekommen, aber... Man denkt halt so bekloppte Sachen dann. Ich könnte mir vorstellen, dass dir jetzt deine Wohnung auch einsam und leer vorkommt. Ja, als ich heute Abend wieder hier reingekommen bin, da musste ich mich auch erstmal hinsetzen, weil mich hier erinnert alles hier an ihn. Was machst du denn jetzt mit den Sachen, die zu dem Tier gehört haben? Ja, ich hatte ihm so eine schöne Höhle gekauft, so ein Haus aus Bast, ja, hatte ich ihn so schön mit Kissen ausgelegt. Ich habe ihm einen großen Kratzbaum, Katzenklo und seine ganzen Futternäpfe. Und werden die Sachen, ja, aufbewahrt für vielleicht irgendwann eine andere? Ich kann die jetzt noch nicht wegschmeißen. Ja. Gibt es dann, ich meine, das ist vielleicht noch ein bisschen früher, aber trotzdem frage ich es mal, die Überlegung, vielleicht irgendwann eine neue Katze zu kaufen? Ja, das ist das Problem, da ich leider aus gesundheitlichen Gründen schon mit 30 Rentner geworden bin, lebe ich leider auch nur am Existenzminimum. Und ach so. Ich habe jetzt, also dieses Jahr hatte ich sehr hohe Tierarztkosten, die ich nur deswegen bezahlen konnte, weil ich mir für solche Eventualitäten ein paar Rücklagen zusammengespart hatte. Verstehe, das kann ins Geld gehen. Ein krankes Tier. Weil ich musste dieses Jahr so oft schon mit ihm zum Tierarzt wegen Blasenentzündung, ja, und dann hatte er Verstopfung, musste Einlauf bekommen und deswegen dann hat er auf einmal sein rechtes Hinterbein gelahmt. Und ja. Weswegen bist du denn mit 30 schon Rentner? Ja, weil ich chronische Polyarthritis habe. Das ist? Also chronisches Gelenkrheuma, entzündliches Gelenkrheuma und ich habe auch schon 4 neue Gelenke. Oh. Das ist natürlich auch alles ein ganz anderes, schlimmes Thema. Psyche, da leide ich eigentlich mehr drunter, weil ich ja eigentlich auch eine sehr schlechte Kindheit hatte von meiner Mutter aus und ja. Also auf jeden Fall ist das heute ein sehr trauriger Tag für dich, weil das Tier gestorben ist oder? Ja, ein sehr trauriger Tag. Und ja, dann will ich hoffen, Ronny, dass du da drüber hinwegkommst bald. Und dass es vielleicht doch irgendeinen Weg gibt, dass du wieder ein Tier bekommst, weil das ist natürlich auch, wenn man krank ist, ist ein Tier eine super Medizin, ne? Einfach als Ablenkung, als Ja, aber wenn ich wusste, ich komme nach Hause, da ist sie noch. Genau, ne? Ganz genau, ja. Und der hing auch sehr an mir. Und obwohl es ihm, geht es auch schon längere Zeit nicht mehr so gut. Mhm. Aber er hatte einen ganz, ganz großen Lebenswillen. Lieber Ronny, es tut mir leid. Ich hoffe wirklich, dass du es bald schaffst und wie gesagt, vielleicht ergeben sich doch irgendwelche Möglichkeiten, dass wieder ein Tier in dein Haus kommt. Ich wünsche es dir sehr. Ja, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, Domian. Tschüss, ich wollte, was ich dir noch sagen wollte, du bist ein ganz toller Mensch. Oh, danke schön. Ich danke dir vielmals. Also ich gucke deine Sendung auch schon von Anfang an. Ja. Lieber Ronny, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt machen wir eine Domian-Postecke. Das passt nämlich so gut zu dem, was wir gerade gehört haben. Und zwar gab es eine Riesenwelle nach unserem gestrigen ersten Gespräch. Da hat eine Frau angerufen, die erzählt hat, dass sie vor 40 Jahren als Kind in einer Zwangssituation war und sie aus Not heraus, aus Liebe quasi heraus, ihr kleines Kätzchen erwürgt hat, aus Angst vor dem Papa. Und sie wusste auch damals gar nicht, was sie tun sollte. Und sie hat es dann gemacht. Sie war damals ein Kind, das muss man hierzu sagen. Also, wie gesagt, dieses Gespräch hat große Wellen geschlagen. Und ich möchte euch einfach mal jetzt 2 Äußerungen zu diesem Gespräch vorlesen. Die erste Äußerung ist auf der Jürgen Domian Facebook-Fan-Seite zu finden. Dort schreibt Franzi Fischer: Man hätte das Kätzchen in ein Tierheim bringen, bei einem Arzt abgeben oder es auf dem Acker aussetzen können. Es zu töten auf diese Weise finde ich grausam. Ich habe absolut kein Verständnis für sowas. Zum selben Thema hat Kati gemailt und sie schreibt: Hallo Domian, ich bin engagierte Tierschützerin und habe gestern vor dem Fernseher geweint, ein kleines Kätzchen zu ermorden. Mein Gott, mir schießen jetzt, wo ich das hier schreibe, wieder die Tränen in die Augen. Und ich finde, dass du, Domian, zu der Anruferin viel zu freundlich warst. Denk mal drüber nach. Liebe Kati, darüber habe ich nachgedacht und ich finde, dass ich nicht zu freundlich zu der Frau und zu der Anruferin war. Und ich würde mich ihr gegenüber wieder so verhalten. Wir müssen nochmal unterstreichen, natürlich ist das sehr traurig und sehr schlimm und natürlich gibt es immer andere Lösungen und heute sowieso. Aber wie gesagt, die Geschichte liegt so viele Jahre zurück und sie war ein Kind und sie hat es aus Angst und Not gemacht, letztendlich um das Kätzchen vor ihrem gewalttätigen Vater zu schützen. Und daher möchte ich nicht mit dieser Frau jetzt ins Gericht gehen, zumal es ihr ja nun auch sehr leid getan hat. So. Das zu der Thematik. Dann schreibt Kira zu der Anruferin letzte Woche, die sich zusammen mit ihrem Freund das Leben nehmen wollte. Kira schreibt, danke Domian, dass du so intensiv auf die junge Frau eingegangen bist. Solche Gespräche gibt es sonst nirgends im Fernsehen. Und tatsächlich hast du es geschafft, die Frau zu erreichen und ihr das Leben wieder etwas schmackhaft zu machen. Wahrscheinlich hast du ihr das Leben gerettet. Hut ab und großen Respekt, eure Kira. Als nächstes geht es um ein Thema, das auch viele und hohe Wellen geschlagen hat. Es geht um Hans Georg, um den Gummibaum mit dem Namen Hans Georg. Bastian schreibt zu dieser Thematik, hi Domian, sehe und höre deine Show sehr gerne. Aber mir geht es tierisch auf die Nerven, wenn du deine Sendezeit mit so etwas Absurdem wie der Gummibaum-Geschichte verschwendest. Und du nimmst solche Typen auch noch ernst. Genau wie damals, als der Typ mit dem Erzengel Michael gesprochen hat. Traust du dich nicht, solche Leute rauszuschmeißen? Lieber Bastian, ich will sie gar nicht rausschmeißen. Wir hatten ja alle sehr viel Spaß an den Geschichten. Und insofern sind solche Geschichten auch sehr willkommen hier bei uns in der Sendung. Ebenfalls zu diesem Thema auf der Jürgen Domian Facebook-Fanseite schreibt Angelika Oliveres, ich bin noch immer geschockt, dass Steffen, so hieß der Anrufer, den armen Gummibaum Hans-Georg so einfach betrogen hat. Und das mit einer asiatischen Transe im Laufhaus. Da komme ich nicht drüber weg. Es gibt keine Treue mehr auf der Welt. So, und zum Schluss noch eine Empfehlung von Veit. Veit ist 24 Jahre alt, schreibt er, und er schreibt weiter, hi Domian, noch ein Vorschlag von mir in Sachen Thomas Gottschalk Nachfolge. Meine Lieblingsmoderatoren für Wetten, dass wären entweder Rainer Kallmund alleine oder vielleicht noch besser Rainer Kallmund zusammen mit Cindy aus Marzahn. Ende der Postecke. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich, begrüßen zu können die Maike. Und Maike ist 22. Guten Morgen, Maike. Guten Morgen. Maike, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich halt 22 bin und einen 15-jährigen Freund habe. Einen 15-jährigen Freund? Ja. Wie lange schon? Seit 2 Jahren. Wie bitte? Da warst du 20 und er war 13? Ja. Da hast du die strafbar gemacht, ist dir klar, ne? Ja, aber wir hatten erst ab dann, als er 14 war, Sex. Sind die Eltern eingeweiht? Und mittlerweile ja. Ja. Warum so einen jungen Freund? Weil ich mich einfach in ihn verliebt habe. Aber der Junge war 13, da ist man doch noch ein Kind. Und du bist 20, da hast du eine ganz andere Vorstellung von der Welt und von den Ansprüchen. Ja, da er eine schwere Kindheit hinter sich hat und wirkt er halt auch wesentlich älter als 13 damals. Ich habe ihn kennengelernt und ich dachte, der wäre 17 oder 18 Jahre alt. Also äußerlich auch schon sehr entwickelt und sieht älter aus, wie das öfters mal so vorkommt. Genau. Mhm. Ja, und jetzt, wie läuft diese Beziehung? Wie sieht die Beziehung aus? Ja, wir haben jetzt noch eine 8 Monate alte Tochter zusammen. Wie bitte? Ihr habt auch ein Kind? Ja. Ein 8 Monate altes Kind? Genau. Das heißt, das ist gezeugt worden, da war er 14, oder? War er 14, genau. Beim ersten Mal? So ungefähr, ja. Beim zweiten Mal. Wo ist das Kind? Das lebt bei mir. Warum habt ihr nicht verhütet? Wir wollten ein Kind. Wie bitte? Du wolltest ein Kind mit einem 14-jährigen Jungen? Warum? Ich habe mich sehr einsam gefühlt, unter anderem, weil ich habe ja noch einen 5-jährigen Sohn. Ach, du hast schon ein Kind? Genau, aber der wohnt im Heim. Warum wohnt er im Heim? Ich bin selber im Heim groß geworden, bin mit 7 Monaten ins Heim gekommen. Und bin dann dort ausgezogen mit 20. Hm. Und dann hieß es, ich bekomme ihn wieder, wenn ich mich in der neuen Wohnung eingelebt habe. Ja. Hm. Und da ich dann schwanger geworden bin, dauert das jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger, bis ich den zurückbekommen werde. Also du bist aber nicht schwanger geworden, weil das noch ein bisschen dauert, bis das andere Kind zu dir zurückkommt. Nein. Ich wollte den schon immer wieder zurückhaben. Ich finde das sehr verantwortungslos, muss ich ja sagen, Maike. Wenn du mit 20 Jahren schwanger werden willst von einem 14-jährigen Jungen, und da schlage ich eigentlich die Hände über dem Kopf zusammen. Das kann ich gut verstehen. Ja, warum hast du es dann gemacht? Weil wir verliebt sind. Wir lieben uns wirklich. Das ist schwer vorzustellen. Ja, aber ein Kind zu haben ist ja noch eine ganz andere Geschichte als verliebt zu sein. Er kümmert sich sehr liebevoll und rührend um die Kleine. Also der ist wirklich ein guter Vater. Auch wenn er erst 14, jetzt mittlerweile 15 ist. Also der Junge lebt noch bei seinen Eltern? Bei seiner Mutter. Die Eltern sind getrennt. Ja. Und wie oft seht ihr euch? Im Moment zweimal die Woche, sonst 4 bis 5 Mal, also 3 bis 4 Mal. Ist unterschiedlich. Warum nur zweimal die Woche? Weil er im Moment Praktikum hat, weil er ja noch zur Schule geht. Wie hat denn die Mutter von dem Jungen darauf reagiert, als du nun dann auch noch schwanger wurdest? Ja, die war erstmal sehr geschockt. Wollte auch nicht Oma genannt werden. Jetzt möchte sie Großmama genannt werden, aber sonst... Mittlerweile wird unsere Beziehung von allen akzeptiert, weil also alle im Umkreis merken, dass das was von Dauer ist. Ja, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen, ob das von Dauer ist. Du bist mit einem Jungen zusammen, der voll in der Pubertät ist. Da kann man von Dauer nicht reden. Das kann sein, dass der in einem Jahr komplett auf einer anderen Schiene ist. Das meinte ich mit verantwortungslos. Ja. Und wenn du unbedingt ein Kind hättest haben wollen, in deiner Lage finde ich sowieso, hätte ich sowieso davon abgeraten, sagen wir es so. Die Mutter ist jetzt auch so weiter mit dem Kontakt, wie er läuft, einverstanden. Hallo? Maike? Nur ist Maike weg. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt zu streng mit dir war, aber das muss ich jetzt so sagen. Also das... schockiert mich schon ein bisschen, muss ich sagen. In der Hoffnung, dass da alles gut läuft, aber das scheint ja so zu sein, wie sie sagt, da ist die Mutter und die hat das Kind akzeptiert und man kümmert sich um das Kind und sie kümmert sich um das Kind. Nun gut, vielleicht versuchen wir es gleich nochmal. Ah, Maike, du bist wieder da? Genau, die Leitung war ja gut. Ich hatte schon Sorge, dass du aufgelegt hast. Nein, nein. Was war meine letzte Frage? Meine letzte Frage war gewesen, ob die Mutter so den Kontakt, wie er jetzt läuft, auch komplett akzeptiert. Sie akzeptiert ihn und sie bezahlt ihm sogar die Fahrtkosten, weil er 24 Kilometer mittlerweile von mir entfernt wohnt. Ah ja. War dir das damals klar, dass du eine Straftat begehst, als du dich mit ihm eingelassen hast? Mit 14 und 20 ist das... mittlerweile erlaubt. Ja, wenn die Eltern einbezogen sind, aber er war ja vorher 13. Genau. Genau, aber da hatten wir ja keinen sexuellen Kontakt. Ja. Dementsprechend habe ich mich dann nicht strafbar gemacht. Ja. Du wolltest ein Kind. Genau. Hast du ihm das denn gesagt? Hast du ihn gefragt, ob er auch ein Kind will? Wir haben drüber gesprochen, ja, und er wollte dann auch, ja. Kam das ganz aus freien Stücken oder hast du ihn doch eher so mit deinem Wunsch überzeugt? Nee, das kam dann von freien Stücken. Ich habe ihn dann alleine entscheiden lassen, also nochmal drüber schlafen lassen. Das fällt mir so schwer zu glauben, dass ein 14-jähriger Junge sagt, ich will ein Kind. Ich weiß, aber der ist sehr viel weiter und er hat das so begründet, dass... seine Familie ist ja auseinander. Er hat ja noch einen älteren Bruder, der beim Vater lebt. Mhm. Und ich denke, er hat sich selbst eine eigene Familie gewünscht, um das besser zu machen, was seine Eltern bei ihm daneben haben. Okay, jetzt muss man die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Nun sind sie so, wie sie sind. Und du sagst, ihr habt einen guten Kontakt miteinander. Mhm. Uneingeschränkt gut. Genau. Ja. Er kümmert sich um das Kind und ihr seht euch auch oft, ja, im Moment mal gerade nicht, aber... In der Regel seht ihr euch sehr oft. Wie siehst du denn eure Zukunft? Ja, wenn er 16 wird, darf der dann auch öfter bei mir übernachten. Das erlauben seine Eltern im Moment noch nicht. Mhm. Und ja, ich möchte natürlich mit ihm meine Zukunft verbringen. Mhm. Aber er lebt, wie du gerade sagst, bei der Mutter. Genau. Es gibt da noch einen Vater, der aber auch ein Wort mitspricht. Genau. Und beide, ja. Beide sagen, dass sie das nicht möchten, dass er oft bei dir schläft. Die Mutter würde das schon eher akzeptieren, aber der Vater, der ist halt total gegen unsere Beziehung. Ach so. Das heißt, der ist mag, dann, der ist auch der aus allen. Der kann mich nicht leiden. Was hat der denn dann gesagt, als du auch mal schwanger wurdest? Ja, der hat mir dann eine Anzeige verfasst. Ach. Ja. Und was ist aus dieser Anzeige geworden? Die ist fallen gelassen worden. Mit welcher Begründung? Dass mein Freund halt für mich ausgesagt hat vor bei der Polizei, also das kam noch nicht mal bis zum Staatsanwalt. Ja. Dass das halt auf freiwilliger Basis passiert ist. Mhm. Und da er dann schon 14 war, musste die Anzeige halt fallen gelassen werden. Und die Mutter hat dann gar nicht, also die hat die Aussage verweigert, die wollte, also die mag mich und ja, die hat dann für mich auch ausgesagt, beziehungsweise gar nicht. Was wiederum jetzt auch sehr wichtig ist, dass du einen guten Kontakt zu der Mutter von ihm hast. Genau. Das vereinfacht ja den gesamten Kontakt enorm. Genau. Das heißt, wenn er 16 ist, dann ist er eh schon fast ein freier junger Mensch, noch nicht so ganz, ist klar, aber schon mit viel mehr Rechten, als er sie jetzt hat. Ja. Ist dann in der Planung, dass ihr dann auch zusammenziehen wollt, vielleicht bald? Ja, sobald die Eltern das erlauben. Genau, also zwischen 16 und 18 dürfen die Eltern das noch verbieten, ne? Ist das so? Genau, aber genau. Dann natürlich gar nichts mehr, dann ist es klar. Also die Mutter hat gesagt, sobald er eine Ausbildung gefunden hat, also er geht ja noch zur Schule, mhm. Ist aber jetzt einmal sitzen geblieben, also geht es in die 9. wieder. Mhm. Und die Mutter hat halt gesagt, sobald er eine Ausbildung hätte und Arbeitsvertrag in der Tasche, würde sie sogar einer Hochzeit unter 18 Jahren zustimmen. Ah ja. Und da kann der Vater als Einzelner nicht gegenschießen? Er könnte, aber wenn das vor Gericht geht, kann es gut sein, dass das dann doch durchkommt. Wie haben denn, soweit du das weißt, seine Freunde und Kumpels, die ja dann auch in dem Alter sind, darauf reagiert, sein Umfeld? Der hat eher ältere Freunde, so in meinem Alter. Ach so. Und was sagen die? Also die haben ihn nur beglückwünscht und akzeptieren das, so wie es ist. Und die Leute um dich herum, runzelt man da nicht die Stirn? Eine 22-jährige junge Frau mit so einem Knaben? Anfangs schon, mittlerweile, ich denke, Gewohnheit, die haben sich dran gewöhnt. Mhm. Was sind denn deine nächsten Personen so im familiären Bereich, die du noch hast? Es ist meine Schwester. Die hat auch schon ein Kind, die ist 19. Ihre Tochter ist 2. Ja, und die akzeptiert das auch? Genau, ja. Die hat den auch kennengelernt. Mhm. Alles gar kein Problem. Ja, mit der habe ich ja auch erst seit 3 Jahren Kontakt. Ja. Genau. So, also wie gesagt, grundsätzlich finde ich das bedenklich und hätten wir uns vorher unterhalten, hätte ich dir massiv davon abgeraten, natürlich, gar keine Frage. Jetzt ist es aber, wie es ist und dann finde ich es schön, dass ihr einen guten Kontakt miteinander habt und hoffe, dass das auch lange bleiben wird und dass da vielleicht sogar eine ganz ungewöhnliche junge Familie heranwächst. Wird. Du bist optimistisch. Ja, ja, vor allem, weil mein Freund, mein Sohn, auch schon wie sein eigenes Kind ansieht. Es ist ein Junge. Genau. Ein kleiner Junge, ja. Ich habe einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen ist aber dann noch, das kommt irgendwie später dann zu dir. Das Mädchen ist jetzt schon bei mir. Der Junge, der ist noch nicht bei mir. Ach so, ich verstehe. Ach, genau, da hatte ich es doch gerade am Anfang richtig verstanden, ja. Genau. Maike, dann wünsche ich einfach viel Glück und alles Gute. Möge es gelingen, sagen wir es mal so. Dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 1:28 Uhr. Nein, gleich 1:29 Uhr. Und hier ist Holger. Und Holger ist 30. Guten Morgen, Holger. Hallo, Domian. Hallo, Holger. Um was geht's? Hallo. Ja, ich habe ein Problem. Und zwar bin ich seit 2 Jahren mit meinem Freund, mittlerweile Verlobten, zusammen. Mhm. Und wir hatten eigentlich von Anfang an so gut wie keinen Sex miteinander. Ach, von Anfang an nicht? Ja. Nach einer gewissen Zeit hat er sich dann mir geöffnet, warum das so ist. Ich habe am Anfang immer gedacht, dass es vielleicht damit zusammenhängen könnte, weil ich selber nicht ganz schlank bin, dass das irgendwie mit reinspielen könnte, aber sonst wäre er auch gar nicht mit mir zusammen oder so. Das war es nicht, sondern hat mir irgendwann halt, hat er sich mir geöffnet und gesagt, dass es halt so ist, dass er, seit er 7 oder 8 Jahre alt war, wurde von seinem Cousin halt sexuell bedrängt. Mhm. Was für ihn damals spielerische Sachen waren in dem Alter, waren halt für den 14, 15-jährigen Cousin halt andere Dinge. Und das hat er nie verarbeitet. Hat er denn, ist er so ungefähr so alt wie du? Er ist auch 30. Hat er denn vor dir auch noch keinen Sex gehabt mit Menschen, mit Frauen oder Männern? Doch, natürlich hatte er Sex, aber das war sehr wenig. Und seine Ex-Freunde, die er hatte, die haben auch nie großen Wert anscheinend auf Sex gelegt. Das spielte in seinen ehemaligen Beziehungen, seiner Ex-Beziehung, eigentlich nie eine große Rolle. Mhm. Und auch in diesen Beziehungen war es halt so, dass wenn überhaupt, dann wurde er mal befriedigt. Mhm. Er hat eigentlich nie aktiv Bewegungen gemacht, dass die halt oral oder wie auch immer zum Erwachsenen gekommen sind. Ja. Das ist bei uns auch nie passiert. Also wenn was passierte zwischen uns beiden, dann ging das immer von mir aus, dass ich halt gesagt habe, komm, lass uns doch kuscheln heute Abend, lass uns einen schönen romantischen Abend mit Kerzenschein machen. Mhm. Für ihn heißt aber schon alleine diese Bemerkung, lass uns heute Abend einen schönen Abend haben. Mit Sex. Ja, denn, genau. Ja, und da ist er verschreckt. Total verschreckt, total bedrängt. Aber so dieses Kuscheln und so Zärtlichkeiten ohne Sex, das funktioniert schon. Das funktioniert eine ganze Zeit schon. Es ist so, dass er vor ein paar Wochen zur Reha gewesen ist für 4 Wochen. Deswegen? Weil er eine Angst, eine Depressionsphase hatte, ja, und Angststörungen. Mhm. Hat mit Herzrhythmusstörungen zu tun, Herzrasen, wogegen er Medikamente genommen hatte, Lorazepam verschrieben bekam lange Zeit. Mhm. Von seinem Arzt, daher ist er auch total süchtig gewesen nach diesem Medikament. Mhm. Weil der Arzt ihm viel zu viel davon aufgeschrieben hatte. Mhm. Da war ich 4 Wochen zur Reha, wo auch dieses Thema mit der Vergewaltigung angesprochen wurde und wo halt die ganzen Bilder wieder aufkamen. Zum ersten Mal dort angesprochen worden? Ja. Ja. Und nach diesen 4 Wochen, als er wiederkam, ging auch gar nicht Kuscheln und Zärtlichkeit so austauschen, ging gar nicht. Achso, das ist noch schlimmer, noch schlimmer geworden als vorher. Ja. Ich habe es gerade nicht ganz kapiert. Wie lange wart ihr zusammen, als er dir das erzählt hat? Als er es mal angesprochen hatte, waren wir ungefähr ein Dreivierteljahr zusammen. Mhm. Hast du es angesprochen oder er? Wir haben von Anfang an halt sehr wenig Sex miteinander gehabt und er hat nie den wahren Grund gesagt, nie den wahren Grund erzählt. Dann hast du von wegen, ich habe Kopfschmerzen, mir ist kalt, wir müssen doch gleich da und da mal hin, ich habe keine Zeit. Und irgendwann hat er sich nicht mal getraut, mir das zu erzählen. Was ja schon ein Vertrauensbeweis ist, ein großer. Ja. So, jetzt wissen wir die Gründe. Und offensichtlich ist dein Freund wirklich angeschlagen, wie du es gerade beschrieben hast, dass er auch Angststörungen, Herzrhythmusstörungen hat und deshalb sogar in die Reha gegangen ist. Ja. Wir wissen den Grund. Macht es dir das leichter, damit umzugehen? Ich möchte noch kurz erzählen, wir sind vor einem Dreivierteljahr zu einer Paartherapie gegangen, zu einer Beratungsstelle. Mhm. Aus diesem Grund, um das alles ein bisschen aufzulockern zwischen uns, dieses Thema, weil er noch nicht bereit war, in eine Psychotherapie zu gehen. Mhm. Und seit dem ersten Termin dort, in dieser Beratungsstelle, ist mir das alles wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich mich noch viel mehr zurücknehmen muss. Von wegen, dass ich will es nicht bedrängen sagen, aber wenn man 1 bis 2 Mal im Monat miteinander schlafen möchte, und selbst das ist nicht möglich, das war sehr schwer für mich zu verstehen und zu akzeptieren. Ist denn deine Liebe so groß, dass du dich so zurücknehmen kannst? Ja, bislang ja. Das schon. Also kannst damit, obwohl du auch 30 Jahre alt bist, hat man auch viel Lust und Bock auf Sex, das kannst du zurückstecken. Bislang konnte ich das. Es ist so, dass ich, er mein Traummann ist. Mhm. Ich bin seit 2 Monaten verlobt. Mhm. Ich möchte wirklich bis ans Ende mit ihm zusammen sein. Mhm. Aber da muss er jetzt auch was tun. Das ist der Punkt. Dann muss er, ich finde das toll, zieh den Hut vor dir, dass du das so sagst, dass du aus Liebe heraus auf Sex verzichtest in einer recht frischen Beziehung. Aber ich finde, da muss der andere auch was tun. Da muss der andere in die Waagschale werfen, ich gehe jetzt in eine Therapie. Ja, wir waren längere Zeit nicht mehr bei dieser Beratungsstelle. Wir sind heute Nachmittag nochmal hingegangen. Mhm. Nach mehreren Monaten. Und der Herr hat uns ganz klar am Ende geraten, dass wir, also ich sag mal so, wenn etwas zwischen uns zustande kam im Sexuellen, dann ging es halt immer von mir aus. Mhm. Ich wurde von meinem Freund nie befriedigt. Mhm. Ich habe nur ihn befriedigt. Aber ich habe daraus aus diesen Momenten, wo wir was zusammen hatten, so viel rausgezogen, dass es mir immer noch, dass mich immer noch halt selber befriedigt hat, sag ich mal. Was meint ihr denn? Seelisch befriedigt haben. Und was meinte der Mann, der Berater? Der Mann hat am Ende Er war sehr, selber sehr überrascht, als ich ihm das so erzählte, dass ich selber daraus immer noch so viel ziehe. Und er hat dann gesagt, aber wenn das für Ihren Freund immer noch Ekel ist, auch in den Erregungsphasen, bis er dann zum Erasmus kommt, darauf sollten Sie auch verzichten. Selbst das sollten Sie nicht mehr miteinander haben. Hat dein Freund da dem zugestimmt? Stillschweigend, ja. Weil das heißt, es ihm eine Erleichterung ist. Ja, das heißt, es ist ihm wirklich Ekel. Ja, ich sag mal so, während der Phasen, wo ich ihn halt befriedigt habe, da ist natürlich der Erregungszustand da. Mhm. Sobald er dann gekommen ist, zum Erasmus gekommen ist, war für ihn immer dann der Drang, aufzustehen, sich zu waschen. So, jetzt ist aber die Frage, die ich gerade formuliert habe, ist er denn bereit, in eine Therapie zu gehen und sich speziell daraufhin therapieren zu lassen? Er hat vor 2 Monaten in einer Einrichtung hier in der Nähe, in Niedersachsen, angerufen, sich auf eine Warteliste setzen lassen. Mhm. Das dauert aber alles natürlich, bis es losgeht. Mhm. Aber immerhin hat er das gemacht. Das heißt, er hat sich jetzt für eine Psychotherapie angemeldet, ja? Oder was ist das? Ja, eine Traumatherapie. Ja, genau. Wobei ich nicht weiß, nicht wirklich ehrlich weiß, ob er das auch wirklich durchziehen wird. Weil diese 4 Wochen, wo er aufgrund von mehreren Dingen behandelt wurde in der Reha, da wurde halt auch dieses Thema angesprochen, es ist ihm dermaßen schwer gefallen, darüber zu sprechen. Mhm. Die ganzen Bilder, die Erinnerungen sind wieder hochgekommen. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob er das auch wirklich dann durchziehen wird, weil es halt so schwer für ihn ist. Ich verstehe. Aber jetzt sind ja natürlich da 2 Menschen beteiligt. Einmal ihn und wir haben natürlich volles Verständnis und Respekt vor dem, was da passiert ist. Aber da bist du. Du bist der Partner, der liebende Partner, der schon auf sehr viel verzichtet. Und da musst du natürlich es für dich auch sehen, wo deine Grenzen sind, dass du nicht zu sehr absorbiert wirst von der Geschichte und alles das, was du gerne möchtest, nicht passiert und du völlig zurückstecken musst. Mein Dilemma ist, wenn ich es Dilemma nennen kann, wie auch immer, ich will auf keinen Fall auf ihn verzichten. Ich möchte mich nicht von ihm trennen, weil es wird nicht mein Traum. Gut, dann kannst du... Ich kann ihn aber auch nicht betrügen, das kann ich einfach nicht. Mhm. Ja, was kann man sagen? Man kann jetzt nur hoffen, man kann nur wirklich hoffen, dass er dann doch nach dieser Wartezeit zu der Therapie geht. Und eigentlich müsste ihm schon Kraft geben, das Glück, was er hat mit dir. Hast du denn das Gefühl, dass er rein platonisch dich sehr liebt? Über alles, ja. Über alles, ja. Mhm. Ich habe so sehr die Hoffnung, dass er das kapiert, dass er jetzt auch was machen muss, auch wenn es ihm sehr schwer fällt, dass er das für sich und für euch und für eure Liebe und euer Glück tun muss. Er kann es nicht jetzt jahrelang so weiterlaufen lassen, dann gehst du kaputt dabei. Ja, er hat mir heute Abend, als wir noch damals stundenlang angeschwiegen eigentlich, ich habe heute Abend nochmal das Gespräch gesucht und er hat dann halt auch durchblicken lassen, dass ich jetzt, als wenn ich eine Entscheidung treffen müsste, weil er das nicht kann. Ich habe gesagt, was soll ich jetzt für eine Entscheidung treffen? Nein, ich finde, du hast ja schon eine Entscheidung getroffen. Du sagst ja zu mir, und so ist ja deine Entscheidung, ich liebe ihn sehr und ich lasse ihm erstmal jetzt diese Freiheit, das langsam anzugehen. Das ist ja deine Entscheidung. Für mich, ist unter uns beiden, ist nur die Frage, dass du dich sehr genau im Auge auch haben musst, dass es auch irgendwo eine Grenze gibt. Wenn er in 2-3 Jahren immer noch nichts gemacht hat, dann wirst du für dich vielleicht eine andere Entscheidung treffen müssen, weil du dann auch mürbe bist oder vielleicht enttäuscht bist oder eben auch eine große Sehnsucht hast nach Sexualität und körperlicher Nähe. Und Domian, das ist der Punkt. Heute Nachmittag wurde mir halt klar, durch auch den Herrn, der uns beraten hat, diese 1-2 Mal im Monat, wo was rausgegangen ist von mir dann halt, wo was zustande kam zwischen uns, das darf es jetzt auch nicht, das wird es nicht mehr geben. Das heißt, die Zeit wird noch härter. Die Zeit wird noch viel härter, weil es gab nur Momente, wo ich ihn dann halt in Stimmung bringen konnte, wo es ihm dann halt zumindest für einen Moment, so dass ich es empfunden, noch Spaß gemacht hat. Pass auf, Holger, dann finde ich es in der Situation durchaus legitim. Wenn er sagt, du musst es entscheiden, dann sag ihm, ich bin dazu bereit, das alles so hinzunehmen. Aber die Gegenleistung von dir muss sein, dass du dann auch in ein paar Monaten, wenn du diesen Therapieplatz bekommst, dass du da auch hingehst. Habe ich vorhin so gesagt, so. Ja. Das ist der Deal im Moment. Ja. Auf der Basis solltet ihr jetzt erstmal leben. Wenn er das nicht macht, sind die Karten neu gemischt und da muss man neu reden. Ja. Also das würdest du schon schaffen, sagst du. Wenn er jetzt denn wirklich geht, das würde dich auch motivieren, weiter so bei der Stange zu bleiben. Ja, das würde es. Das würde es. Mhm. Aber du hast die Sorge, dass er nicht hingeht. Dass er das nicht durchsteht, ja, genau. Ja, ja. Dann müsst ihr neu reden. Aber im Moment hat er ja gesagt, er macht es. Das hat er, ja. Dann wollen wir hoffen, dass er es tut. Mhm. Nur so kann man im Moment kann man verbleiben. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, okay. Wenn es nicht tut, können wir ja noch mal gerne reden. Dann wird es ganz schwierig für dich. Das ist mir schon klar. Aber das muss ja. Er muss es wirklich kapieren, dass er auch was tun muss dafür, auch wenn es ihm noch so schwer fällt. Ich habe die ganze Zeit, es waren mehrere große Probleme in unserer Beziehung. Ich habe ihm immer beigestanden, auch in dem Punkt gerade. Eben. Deswegen muss er jetzt auch was tun. Wenn ihm daran gelegen ist. Okay. So, lieber Holger, dann drücke ich die Daumen. Vielleicht, wenn danke du magst, schön, können wir noch mal in einem halben Jahr miteinander telefonieren. Okay, ich danke dir auch, ja. Alles Gute. Mach weiter so. Viel Glück, ciao. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit Vivi. Vivi oder Fifi? Vivi. Vivi. Guten Morgen. Wie alt ist Vivi? Vivi ist 25. Ach, das ist doch prima. Ja. Über was reden wir? Ja, wir reden darüber, dass ich mir selber nicht verzeihen kann, meine zwei wichtigsten Freunde für immer verloren zu haben. Zumindest glaube ich, dass es für immer ist. Und der andere Punkt ist halt, dass ich einen anscheinend nicht wiederbekomme und überhaupt gar keine Basis mehr bekomme. Reden wir über zwei männliche Freunde oder weibliche Freunde? Zwei männliche Freunde. Aber nur Freunde? Es ist keine Freunde. Genau. Wie lange hattest du diese Freunde? Oh, wir waren 2,5 Jahre sehr intensiv befreundet. Ja. Also das waren so die Zeiten, wo auch in meinem Leben alles drunter und drüber ging erst und man über alles wirklich gesprochen hat und abends beieinander gesessen hat und ich genau die Probleme auch von beiden wusste und wir drei kaputte Seelchen quasi uns gegenseitig immer so ein bisschen geschützt haben. Ach so, es gab oft so Dreierbeziehungen, also Dreiergespräche. Ja, Dreiergespräche, aber auch zwei. Der eine hat etwas weiter weg gewohnt, bei dem anderen, das waren drei Straßen, da bin ich eigentlich fast jeden Abend noch rumgefahren. Mhm. So, und, warum hast du die beiden vielleicht für immer verloren? Ja, also ich bin dann mit einem Mann zusammengekommen, einem jungen Mann und habe mich von dem sehr einschränken lassen, habe mir von ihm viel gefallen lassen, habe die ganze Freundschaft eingeschränkt und beziehungsweise abgebrochen. Ich habe da wahnsinnig drunter gelitten. Wollte der nicht, dass du mit den Jungs weiter befreundet bist? Der wollte überhaupt nicht, dass ich mit jemandem befreundet bin im Nachhinein. Also das erste Jahr war ganz nett und die letzten 4 Jahre waren dann die Hölle. Der wollte die absolute Kontrolle und Macht genau über dich. Genau, ja, hatte er auch. Also das gebe ich zu. Und ich weiß, hast du es mitgemacht? Ich habe alles mitgemacht. Ich war nur noch Schule beziehungsweise Arbeit und dann brav zu Hause oder bei meinem Pferd und und dann wieder zu Hause. Also angerufen, wenn ich irgendwo losgefahren bin, wenn ich wieder angekommen bin. Mhm. Und von diesem Mann hast du dich getrennt? Ja. Oder hat er sich von dir getrennt? Nein, ich habe mich getrennt. Du hast es geschafft? Ich habe es geschafft, nach über einem harten Kampf, wo ich jemanden kennengelernt habe, der heute mein Mann ist quasi, der mich wahnsinnig unterstützt hat, habe ich dann nach einem Jahr mich dann davon lösen können. So, nochmal auf die beiden Freunde zurückzukommen. Du meinst, die sind deshalb so sauer, dass sie nie wieder mit dir was zu tun haben wollen? Ich glaube schon. Also einer der beiden hat im August den Freitod gewählt. Wie bitte? Ja. Und also der lebt nicht mehr? Genau. Und da mache ich mir schon Vorwürfe, weil wir beide früher, wie gesagt, sehr depressiv waren und ich bestimmt zum Teil auch noch bin und ich auch von selbstverletzten Aktionen von seiner Seite aus wusste, genauso wie er von meiner Seite aus und ich weiß nicht, ob er, keine Ahnung. Also, du weißt gar keine Hintergründe, auch nicht über andere Leute, warum nein, er das gemacht nein hat. Das heißt, eine Chance für eine Wiederauflebung gibt es dann eben nur mit der einen Person noch. Richtig, und an den komme ich nicht ran und das macht mich einfach fertig. Warum kommst du nicht an den heran? Ich weiß es nicht, er blockt ab. Ich habe SMS geschrieben, ich habe angerufen, ich habe, wenn ich anrufe, dann hatte ich mal das Glück, dass seine Freundin dran gegangen ist und kam dann trotzdem nicht weiter. Ich komm nicht an den ran. Ich weiß nicht, wieso. Also der fühlt sich sehr, sehr verletzt durch dein Verhalten. Ja, ich weiß über Bekannte, dass er als ich da so akut geblockt habe und ich war sehr wichtig für ihn, dass er ein halbes Jahr oder ein Jahr ziemliche Probleme mit dem Alkohol hatte. Hast du ihn richtig hängen lassen? Ja. Ich habe den so vom Kopf gestoßen. Ich habe dem unter Aufsicht die bitterbösesten SMS geschrieben, die man überhaupt schreiben kann. Er soll mich nicht mehr anrufen, war davon noch das Allernetteste. Und, aber warum hast du dann so krass reagiert? Du hättest ja auch sagen können, es geht nicht mit meinem Freund und wir müssen das ein bisschen einschränken. Ja, warum weil derjenige neben mir saß. Unter Aufsicht von... Ja, ich verstehe. Genau, und ich bereue das so zutiefst. Ich hab's. Was war denn das Schlimmste, was du dem gesimst hast? Wortwörtlich weiß ich nicht mehr genau. Es ja, ist so jetzt inhaltlich. Auch schon, ja, inhaltlich, dass er eigentlich sich überhaupt nicht einzubilden hat, mit mir Kontakt zu haben und der größte, ja, auf gut Deutsch Wichser auf diesem Planet ist und dass er mich gefälligst in Ruhe zu lassen hat und solche Sachen. Das heißt, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Natürlich nicht. Der hat gedacht, was ist das für eine Frau? Richtig. Ich habe mich vollkommen getäuscht in der Frau, wird er gedacht haben. Richtig. Und es war so einer der Freunde oder beziehungsweise der einzige Freund, mit dem ich bis jetzt schweigen konnte, ohne dass es komisch war, mit dem ich einfach nur mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren bin. Sowas findet man nicht so oft. Das war alles andere von das Gegenteil von Oberflächlichkeit in jeder Form. Das heißt, du hattest noch gar nicht die Gelegenheit, ihm zum Beispiel zu erklären, dass du unter Aufsicht diese SMS geschrieben hast. Genau. Warum mailst du ihm nicht und erklärst ihm also, schreibst ihm gar einen Brief, wo du alles mal so erklärst? Er ist weggezogen. Also ich weiß, dass er jetzt 60 Kilometer weggezogen ist. Na gut, du wirst doch irgendeine Mailadresse oder die Anschrift raus... Ja, eine Mailadresse habe ich und ich habe ihm auch schon einmal eine E-Mail geschickt, aber es kommt nicht zurück. Aber du hast in der E-Mail nicht die Hintergründe geschrieben? Nee, nicht explizit. Also finde ich wichtig, um dich dann auch verstehen zu können. Wenn du jetzt nur wieder um Kontakt bittest... kann ich erahnen, dass der einfach so sauer ist und hat die Faxen dicke und denkt, nee, jetzt kommt sie wieder an, nachdem sie mich damals beschimpft hat, jetzt kommt sie an. Wenn man aber den Hintergrund versteht, dass du quasi in einer Gewaltbeziehung warst, psychischen Gewaltbeziehung, so kann man es ja vielleicht sogar beschreiben, ja, ist das natürlich schon ein ganz anderes Ding. Ich habe halt riesengroße Angst davor, dass auch da gar nichts zurückkommt. Gut, das Risiko musst du eingehen. Aber du musst für dich ja zumindest so sagen, ich habe alles getan, was ich tun kann. Wenn er dann nicht darauf eingeht, dann soll es nicht sein. Dann war es das. Ich würde das wirklich so machen. Ich würde mich dann natürlich so entschuldigen und ihm das genau im Detail mal beschreiben, was damals abgegangen ist. Ja, und das ist auch noch so ganz schwierig, weil ich das damals auch nie verstanden habe. Also bevor ich meine Ex-Beziehung kennengelernt habe, ich habe nie verstanden, wie Frauen bei solchen Männern bleiben. Ich habe mich darüber aufgeregt. Ich habe gesagt, Mensch, es gibt so viele Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Welche Erklärung hast du denn für dich, dass du dich da hast so vereinnahmen lassen von diesem Mann? Ich hatte einfach tierische Angst vor ihm. Hat er dich auch geschlagen? Ja. Und das, ja, im Prinzip der Klassiker, wie es so ist. Nach das erste Jahr wundertoll, dann, okay, das war vielleicht mal ein Ausrutscher, das war nicht so gemeint. Er hat sich danach ja auch immer extremst entschuldigt. Und ja, natürlich, und wie Frau dann so ist, man kriegt das irgendwie hin und nein, und er liebt einen wirklich und er wird sich ändern und das ganze Prozedere und ich habe... Aber abgesehen von der Gewalt, ich meine, das ist ja schon Hammer genug, schrillen da nicht alle Alarmglocken, wenn ein Partner einem verbietet, mit seinen Freunden Kontakt zu haben? Das ist ja genauso krass, also nicht, gut, die körperliche Gewalt ist noch schlimmer, aber das ist ja ebenso heftig fast. Ja, natürlich, und das war auch etwas, ich war vorher, ja, für Außenstehende immer sehr selbstbewusst, aber hatte zu dem Zeitpunkt auch mit Magersuchtprobleme, war in Therapie gewesen und auch... Ach so. Also schon auch seelisch angeschlagen. Genau, und die Therapeutin, die mit der habe ich schon drüber gesprochen und die sagte auch, warum trennen Sie sich nicht? Sie müssen sich von diesem Mann trennen. Mhm. Und ja, das Einzige, wovon ich mich dann getrennt habe, war von der Psychotherapeutin. Mhm. Also umso besser, dass du dich dann getrennt hast und heute in einer besseren Beziehung bist. Ja. Vivi, ich kann dir nur raten, ich würde das so machen an deiner Stelle, das schriftlich alles erläutern. Okay. Und dann musst du dir aber vorher auch ganz klar werden, es kann sein, dass das scheitert. Und wenn es scheitert, dann ist es so. Aber ich finde immer ein Grundsatz im Leben, bei allen Dingen, dass man immer so für sich sagen kann, ich habe alles getan, was möglich ist. Weißt du, dass man im Nachhinein nicht sagt, ach, hätte ich doch das, wenn, ein paar Jahre später, hätte ich mal das damals noch und das und das. Jetzt versuche es und wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Eigentlich müsste er ja die Mailadresse ja auch noch haben. Also ich habe ja einmal eine hingeschickt und bekam keine Fehlermeldung, dann müsste er die doch rein theoretisch noch haben. Rein theoretisch, ja, denke ich, würde ich das auch so sehen. Ja, wenn er da reinguckt in das Fach regelmäßig, dann... Ja, wahrscheinlich ist das die einzige Chance. Ja, mach's mal so. Okay. Ich wünsche viel Glück. Dankeschön. Vivi. Tschüss, alles Gute. Danke, tschüss. 0800 220 50 50 und mir ist gerade übrigens aufgefallen, heute fehlt in unserer Deko was. Das verunsichert mich immer ganz. Unser kleiner Hirsch, der hier steht, dieser kleine, süße, silbernde Hirsch, steht heute nicht hier. Er steht noch im Schrank. Morgen ist er wieder da. Hier ist Gudrun. Gudrun ist 43. Guten Morgen, Gudrun. Hallo, guten Morgen. Gudrun, was ist dein Thema? Ja, ich leide unter Treppenangst. Hört sich vielleicht etwas doof an für jemanden, der damit nichts zu tun hat. Ich wiederhole, Treppenangst. Ja, ja. Aha. Das Problem ist das, dass ich auch vor der Treppe, also vor allem vor der Treppe in meinem Haus Angst habe. Hast du Angst, die Treppen zu gehen oder hast du schon Angst, die Treppe anzugucken? Ja, ich kann mich da auch reinsteigern, indem ich sie angucke und mir vorstelle, ich muss da hochgehen. Also es geht mir auch so, teilweise, wenn ich im Fernsehen eine Treppe sehe und mir vorstelle, ich muss da hoch, dann bekommt mich auch schon die Panik. Wie wohnst du denn zurzeit? In einem Einfamilienhaus und lebe letztlich im Erdgeschoss, schlaf im Wohnzimmer. Ja. Ja, wohnst du? Ich habe ja Gäste-WC. Ja. Ja, Dusche ist ein Problem, ist im ersten Stock, muss ich dann letztlich entweder rückwärts hochrutschen. Rückwärts hochrutschen? Wie, ja. Sitzend, dich so hochrobben? Genau. Ja. Ach, du könntest auch nicht rückwärts hochgehen, im Stehen. Nee. Das geht nicht, geschweige denn gerade hochgehen. Ja, genau. Also du musst die Treppe im Rücken haben und dich so hochschieben. Ja, ich sitze dann auf der Stufe und rutsche dann so Stufe für Stufe hoch. So wie man das als Kind so gemacht hat. Genau, ja. Und wie kommst du dann wieder runter? Ja, ähnlich. Also runter geht noch etwas leichter. Die letzten Stufen schaffe ich dann auch zu laufen, aber die ersten Stufen oben runter muss ich auch rutschen. Das heißt, einmal am Tag machst du diese Tortur? Ja, oder ich gehe zum Duschen zu meinen Eltern, beziehungsweise, ja gut, die sind jetzt vor kurzem verstorben, das ist jetzt nicht mehr so einfach. Ja. Oder ins Schwimmbad, ja, alles schon. Wohnst du in diesem Einfamilienhaus alleine? Ich habe noch meinen Sohn bei mir. Die Tochter ist ausgezogen im Mai diesen Jahres. Ja. Ja, und die Waschmaschine ist im Keller. Also insofern muss mein Sohn die Wäsche im Keller selber waschen. Mhm. Hat natürlich auch Vorteile. Also er beherrscht es auch mit 14 Jahren jetzt schon. Ja. Aber im Grunde ist es für mich schränkt es massiv ein. Na, aber hallo. Ich denke auch gerade daran, wie das so ist. Normalerweise achtet man ja gar nicht drauf, wo überall wie viele Treppen sind. Wenn man einkaufen geht, wenn man in die Stadt geht, wenn man irgendwas besorgt, wenn man zu einem Arzt geht. Überall sind ja Treppen. Ja, ich habe auch schon Arzttermine abgesagt, beziehungsweise es gibt Bekannte, die ich nicht mehr besuchen kann, weil die halt für mich ungünstig wohnen. Mhm. Also, wenn du weißt, was ich meine. Ja, klar. Ja, gut, klar. Ich lache jetzt und es ist vielleicht Galgenhumor oder ja, mein Therapeut hat mir gesagt, mir geht es umso schlechter, je mehr ich lache. Was? Je mehr du lachst? Ja. Ja, also ich bin es fertig, beim Therapeuten zu erzählen, zu lachen und gleichzeitig zu heulen. Mhm. Also mhm. Wie ist es mit der Rolltreppe? Ja, die ist auch schon ein Problem. Also ich versuche sie auch zu meiden. Aber ist ja interessant, eine Rolltreppe geht eher als eine normale Treppe. Ja, die geht aber auch nur, wenn ich meine Tochter an meiner Seite habe und die meine Hand dann nimmt. Also was natürlich auch... Beschreibe uns, die wir uns das nicht vorstellen können, was in dir vorgeht, wenn du dich zwingen würdest, beispielsweise 20, 30 Stufen gerade hochzugehen. Was würde niemals gehen, nie. Was würde mit dir passieren? Ich hätte absolute Panik, Herzklopfen. Ich stehe dann stocksteif da und ich rühre mich keinen Millimeter. Ist es vielleicht so ein bisschen profan zu erklären, dass du einfach Angst hast zu stürzen? Ja, es ist irgendwo so die Vorstellung, es geht extrem weit runter und ich könnte da runterfallen. Mhm. Also das ist... Auch wenn jemand, beispielsweise ein Freund von dir, genau hinter dir gehen würde und du weißt, wenn du fallen würdest, der würde dich sofort auffangen. Das ging, würde auch nicht helfen. Ich würde dem nie vertrauen. Nie vertrauen? Mhm. Nee. Ja, es ist ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder diese Treppe hochzugehen. Ich habe mich dann an, also es ist das Problem, also mit der Treppe im Haus, die steht jetzt seit März 2010. Hm. Und von jetzt auf gleich ging das nicht mehr. Und ich habe meine Tochter gebeten, mich abzulenken. Nochmal, ich muss nochmal fragen. Diese ganze Phobie hast du erst seit 2010? Ja, also diese Treppe war für mich noch nie gut freund. Nur ich bin sie gelaufen. Okay, die im Haus, aber ich meine andere Treppen. War das früher schon so? Ja, wenn ich dann, also ich muss dazu sagen, ich habe eine leichte spastische Lähmung links. Aha. Leicht wohlgemerkt. Ja. Also es ist so, dass man es mir eigentlich nicht ansieht. Also wenn man es nicht weiß, dann fällt es normalerweise nicht auf. Mhm. Aber ich kann mich auf die linke Seite nicht so sehr verlassen wie auf die rechte Seite. Wenn ich jetzt rechts ein Geländer habe und dieses Geländer nicht auslassen muss, also die nicht da festhalten kann, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass es nachgibt, dann geht es. Kann man sagen, dass du dann immer schon ein bisschen Probleme mit Treppen hattest? Ja. Und seit wann ist es jetzt so richtig schlimm? Seit 2010? Ja, also das mit der Treppe im Haus 2010 hängt vielleicht, also das ist eine Vermutung von mir, damit zusammen, weil meine Mutter in der Zeit im Sterben lag. Mhm. Und von jetzt auf gleich ging das nicht mehr. Und du konntest früher die Treppe in deinem Haus, konntest du gehen? Ja, aber nicht stehen bleiben. Ach so. Also ich musste da ohne Pause, also ich hätte da niemals irgendwas aufheben können oder so, das wäre nicht gegangen. Wie hast du das denn früher dann gemacht, wenn die Treppe geputzt werden sollte? Das haben meine Kinder immer schon gemacht. Ach so, das haben die Kinder immer gemacht. Also, ich sag, dieses Kind ist, die Treppe im Haus war nie dein Freund, nie? Nee. Mhm. Also ich muss dazu sagen, das ist mein eigenes Haus. Und es ist halt irgendwo doof. Aber das Haus hast du oder vielleicht mit deinem Partner irgendwann zusammen mal gekauft oder gebaut? Ja. Gebaut? Ja. Warum wurden dann überhaupt Treppen? Warum habt ihr kein Bungalow gebaut? Weil der Platz nicht ausgereicht hat. Ah, verstehe. Und es war halt letztlich, bis auf einen Millimeter ist es rausgegangen mit den Abstandsflächen und so. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das so. Mhm. Wird schon hinhauen. Und ich habe dann auch schon überlegt, jetzt, mir einen Treppenlift einzubauen. Würde das dich überlisten? Ja, nur ich weigere mich mit 43. Bitte, was mache ich mit 80? Ich finde ja, du hast noch nie eine Therapie gemacht? Doch. Doch? Doch. Eine gezielte Therapie auf diese Phobie bezogen? Ja, ich war 2010, also letztes Jahr im Oktober, in der psychosomatischen Klinik. Mhm. Habe da Konfrontationstherapie gemacht und hat überhaupt nichts gebracht. Ein therapeutischer Anlauf hat nichts gebracht. Nee, gar nichts. So, das heißt jetzt für mich, ein neuer therapeutischer Anlauf. Ich sehe es genau wie du. Nicht den Treppenlift bauen, damit unterstützt du ja letztendlich deine Erkrankung und die Phobie. Ja. Sondern vielleicht eine andere Therapieform. Wenn die Konfrontationstherapie, die ich eigentlich immer sehr gut finde, aber bei allen Leuten funktioniert das nicht. Denke ich, doktert man nur am Symptom rum und die Ursache wird nicht erforscht. Na gut, das ist ja auch egal, was für eine Ursache es ist. Wenn man das Symptom weg ist, dann ist es ja auch gut. Ne? Wenn es so wäre. Ja. Wenn es so wäre. Dann ist es ja auch egal, woher es kam. Aber bei vielen Leuten funktioniert es eben nicht so. Du musst einen neuen Anlauf nehmen. Ich finde, dass du alles unternehmen musst. Ich habe halt die Hoffnung, dass vielleicht jemand zuhört bei euch, der ein ähnliches Problem hatte, im besten Fall, und mir da Tipps geben kann. Es gibt ja eine Vielzahl von absurden, wirklich auch absurden Phobien, also absurd für gesunde Menschen erscheinen. Ja, hier. Ja, ja. Und ich weiß, dass es eine Anzahl von vielen interessanten therapeutischen Ansätzen gibt, damit umzugehen. Ich höre die Musik im Hintergrund, die hörst du auch. Und mein Psychologe, der Peter, wird dich gleich anrufen und dich da noch genauer informieren, welche Art der Therapie vielleicht in deinem Fall besonders gut wäre. Ja, ich hätte noch eine Bitte. Und zwar, wenn die Heilerin von gestern das zufällig hören sollte und sich bei mir melden möchte, könnt ihr meine Telefonnummer gerne weitergeben. Ja. Ich habe verstanden, dass man die Telefonnummer von ihr nicht haben kann von euch, aber umgekehrt geht's vielleicht. Die Heilerin in Ehren, aber mir wäre auch noch wohl, wenn du nochmal zu einem guten Therapeuten gehen würdest. Beides, klar. Beides, logisch. Ja. Also ich möchte halt alles ausschöpfen. Ja klar, das kann man ja auch verstehen. Richtig. Weil das ist ja enorm hinderlich im Alltag, wie du es gerade erzählt hast. Genau, ja. Ja. Gut, Ron. Dann bitte ich dich aufzulegen. Ja, und du wirst gleich von dem Peter, meinem Psychologen, zurückgerufen. Okay. Viel Glück und alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Christoph Gellert. Morgen haben wir eine freie Themennacht, wie immer freitags. Ich hoffe, um 1 Uhr sind wir da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Jetzt wünsche ich euch eine gute und geruhsame Nacht. Bis morgen. Tschüss.